erfolgreich, hat geschafft und viel verdient. War reich an Geld und oft sehr siegreich, hat sich gern am Ruhm bedient. Doch dann geschah es unverhofft, von heute auf morgen war er arm. Das passiert ja allzu oft, der Schock ließ ihn stark erlahm. Er fiel ganz tief, ganz tief ins Loch und ward lange nicht mehr gesehen. Und er fällt immer noch, fast wäre es um ihn geschehen. Wenn der Wind sich plötzlich dreht und dir kalt ins Antlitz weht, hältst du in dich zusammen und gehst nie durch Teufelsflammen. Es gibt immer einen Weg, der sich vor dir niederlegt. Du musst ihn nur erkennen, dann wirst du nicht höllisch brennen. Reiß dich zusammen, kämpf wie ein Mann, bleib nicht zurück, kämpf Stück für Stück, hab keine Scheu und bleib dir treu. Sehr tief, war angeschlagen, wusst nicht, was mit ihm geschah. Er konnte es nur schwer ertragen, wie das Glück ihn untreu war. Planlos sieht er in den Tag, ohne Hoffnung auf ein Wunder. Früher gelebt von Eigentrag, heute lebt er von anderen Plundern. Dich zusammen und gehst nie durch Teufelsflammen. Es gibt immer einen Weg, der sich vor dir niederlegt. Du musst ihn nur erkennen, dann wirst du nicht höllisch brennen. Reiß dich zusammen, kämpf wie ein Mann, bleib nicht zurück, kämpf Stück für Stück, hab keine Scheu und bleib dir treu. Wenn der Wind sich plötzlich dreht und dir kalt ins Antlitz weht, hältst du in dich zusammen und gehst nie durch Teufelsflammen. Es gibt immer einen Weg, der sich vor dir niederlegt. Du musst ihn nur erkennen, dann wirst du